Kundgabe 5852. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.01.1954. Bittet, so wird euch gegeben. Kommet alle zu mir. Wendet euch nur in allen Nöten, geistiger oder irdischer Art, an mich, und ich werde euch beistehen, denn ich habe euch die Verheißung gegeben. Bittet, so wird euch gegeben. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Und ihr werdet darum nicht vergeblich mich anrufen, so ihr nur vollgläubig dieser meiner Verheißung gedenket. Ich allein kann euch helfen, und ich will euch auch helfen, weil ich euch liebe. Nur erkennet ihr oft meine Hilfe nicht und daher auch nicht meine Liebe. Doch kein Ruf zu mir verklingt ungehört, so er im Geist und in der Wahrheit zu mir emporgesandt wird. Was euch drückt, das vertrauet mir an. Doch glaubet auch, dass nichts über euch kommt, als was eurer Seele zum Heile gereichen kann. Und schon die Verbindung durch das Gebet, die dieser Not Folge ist, ist ein Plus für eure Seele, denn sie bekennt sich durch das Gebet zu mir und kann nun auch von mir bedacht werden nach ihrem Glauben. Lasset euch von keiner irdischen Not niederdrücken, denn ihr habt einen, der sie von euch nehmen kann jederzeit und der euch diese Zusicherung gegeben hat mit den Worten: Bittet, so wird euch gegeben werden. Und so ihr in geistiger Not seid, so ihr mich anrufet, dass ich eurer Seele helfe, dann wisset, dass ich euch überaus bereitwillig anhöre und dass keine geistige Bitte unerfüllt bleibt. In geistiger Not aber seid ihr, wenn eure Seele von einer Finsternis bedrückt ist, wenn ihr Licht mangelt, wenn meine Liebekraft ihr fehlt, wenn sie sich bedrängt fühlt von Kräften der Finsternis. Und dann bedeutet jeder Ruf zu mir auch sofortige Hilfe, denn ich lasse euch nicht in der Not der Seele, so ihr nur meinen Namen gläubig anrufet, der für euch der Inbegriff der Erlösung ist von Tod und Sünde, von Finsternis und Schwäche. Und ihr werdet die Kraft erfahren, die in der Nennung meines Namens liegt. Es wird euch geholfen werden in jeglicher Not, wenn ihr nur andächtig meinen Namen aussprechet, wodurch ihr euren Glauben bekundet an mich als Erlöser der Welt. Ich nahm alle Leiden und alle Sünden der Menschheit auf meine Schultern. Ich trug sie für euch Menschen. Und so dürfet auch ihr alle eure Leiden und Nöte mir aufbürden, wenn ihr darunter zusammenzubrechen droht. Ich lasse euch nicht in der Not, weil ich euch meine Hilfe zugesagt habe mit den Worten: Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Glaubet, und es wird euch geholfen werden, denn meine Macht ist unbegrenzt und meine Liebe höret nimmer auf. Meine Liebe gilt allen Menschen, die in ihrer Not zu mir rufen. Amen.